Der Generalkoordinator des Bundessekretariats der Vereinigten Linkspartei Venezuelas widmete dem Genossen Kim Jong-un zum 5. Jahrestag seiner Ernennung zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Geschenk. Der Generalkoordinator Felix Jesus Velasquez Castillo übergab am 17. Dezember dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DEVRK in Venezuela das Geschenk. Und der Generaldirektor der Akkord- und Handelsfirma Ahmadiyya Inquart, Faisal Al-Twaini, brachte dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk dar.